Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Er war ein begeisterter Ornithologe, Zoodirektor und Schriftsteller. Sein Brems Tierleben machte den weitgereisten Pastorensohn Alfred Brehm weltberühmt. Bis heute. Alexandrien, am 2. Februar 1849. Alfred Brehm schreibt einen kurzen Tagebucheintrag. Seit 1,5 Jahren reist er nun schon durch Nordafrika. Es ist heute ein ernster Tag für mich. Ich fühle, dass eine neue Periode meines Lebens beginnt und dass ich mit dem Eintritt ins Mannesalter als Mann handeln muss. Der ernste Tag für Alfred Brehm? Es ist sein 20. Geburtstag. Und er verspürt wohl zum ersten Mal während seiner Afrika-Expedition Heimweh. Heimweh nach einem kleinen Weiler in Thüringen, nach Rentendorf. An meine Eltern habe ich geschrieben. Ich hoffe, dass es ihnen immer recht wohl gehen mag. Man wird heute wohl an mich denken. Auch meine Gedanken schweifen nach der Heimat, zu den fernen Lieben. Du kleiner Ort, wo ich das erste Licht gesehen, den ersten Schmerz, die erste Lust empfand. Dir bleibt mein Herz vor allem doch gewogen. Rentendorf heute. Das idyllische thüringische Dorf liegt nur wenige Kilometer entfernt von der A9, unweit des Hermsdorfer Kreuzes. Trotzdem, obwohl man das beständige Summen der Autobahn hört, hier scheint sich seit Brehms Zeiten nicht viel verändert zu haben. Ein paar Gehöfte, eine kleine holprige Straße, eine Kirche und, ja, das Pfarrhaus. Das sieht doch noch fast genauso aus wie auf alten Fotografien. Wir haben die historischen Außenanlagen wieder geschaffen. Wir haben ungefähr 100 historische Fotos ausgewertet, wo vorne irgendein Brehm war, der fotografiert wurde. Und im Hintergrund haben wir ein Stück Zaun gesehen oder eine Stufe oder ein Mäuerchen. Und das haben wir alles zusammengepuzzelt. Und das gesamte Profil und alle die sogenannten Lieblingsplätze von Alfred, die er in seinen Briefen beschreibt, das ist alles wieder so da. Als ob es nie weg war. Sagt Professor Jochen Süß. Er ist der Leiter der Brehm-Gedenkstätte in Rentendorf. So, und dann, wir wollen hier wirklich ein Brehm-Ensemble entwickeln. Wir wollen auch von dem Begriff der Brehm-Gedenkstätte wegkommen, weil Gedenkstätte so ein bisschen wie das Bewachen von Asche anklingt, ne? Sondern wir wollen hier ein modernes Museum, ich sag mal, für die Tier-Mensch-Beziehung. Natürlich auf der Basis der Biografien der beiden Brehms und ihrer Hinterlassenschaften. Im thüringischen Rentendorf beginnt Alfred Edmund Brehms Leben. Und es soll über ein halbes Jahrhundert später, nach etlichen turbulenten Reisen durch die halbe Tierwelt, auch hier enden. Im Rentendorfer Pfarrhaus wird Alfred am 2. Februar 1829 geboren. Seine Mutter, Bertha Brehm, eine geborene Reitz. Der Vater, der evangelische Pastor von Rentendorf, Christian Ludwig Brehm. Also Rentendorf ist deswegen erstmal wichtig, weil der Vogelfahrer, der Christian Ludwig Brehm, letztendlich sein gesamtes Berufsleben hier verbracht hat. Er hat hier gearbeitet als Pfarrer, er hat hier präpariert, er hat umfangreiche Korrespondenz mit den Gelehrten seiner Zeit gehabt. Vater Brehm hat einige, sagen wir mal, ungewöhnliche Nebenbeschäftigungen. Die Ornithologie etwa, also die Vogelkunde, die ihm den Beinamen der Vogelpfarrer eingebracht hat. Oder auch die Jagd. Des Öfteren verbindet er beide Leidenschaften. Sohn Alfred erinnert sich. Das Schrotgewehr, welches er meisterhaft zu handhaben verstand, reichte oft nicht bis zu den Wipfeln der Bäume hinauf. In diesen Wäldern hat er Jahre seines Lebens verlebt. Kein Mensch nahm es dem Pfarrer übel, dass er mit dem Gewehr über der Schulter durch die Wälder zog. Zumal, da man wusste, dass solche Waldgänge weniger der Jagd als der Wissenschaft galten. Oft gemeinsam mit seinem Sohn Alfred geht der Vogelpastor Brehm regelmäßig auf Vogeljagd, schießt sie von den Bäumen. Andererseits aber trauert er in kalten Wintern um seine verhungernden, gefiederten Freunde und trägt seinen Kindern sogar auf, sie zu füttern. Mit Mehlwürmern, Ameiseneiern, Semmelkrumen, Käsequark, gemahlenem Hanf und allerhand Gesäme. Für uns heute klingt das nach einer sehr skurrilen oder doch nach einer, man möchte sagen, ambivalenten Tierliebe. Einerseits pflegt man im Hause Brehm die Vögel Andererseits aber landen viele von ihnen buchstäblich im Suppentopf. Wir haben hier die Kochbücher der Bertha Brehm und da gibt es eben die Thüringer Meißensuppe. Da sind ja auch Tausende von Vögeln gegessen worden. Das war eine arme Gegend hier und sag mal, Protein war rar. Und Amseln, Kramitzvögel, Lerchen und so weiter, die wurden hier gefangen und gegessen. Und dennoch, Vater Brehm tötet nicht aus Jagdlust oder um die Mäuler der Familie zu stopfen, er tötet für die Wissenschaft. Wir haben das mal so genannt, die Sequenz: töten, analysieren, sammeln, erkennen, schützen. Diese Sequenz vom Erschießen bis zum Naturschutz. Nur wenn ich etwas sehr genau kenne, kann ich es schützen. Rundgang mit Jochen Süß durchs Pfarrhaus in Rentendorf. So, hier haben wir also auch jetzt noch weitere. Hier stehen viele Erinnerungsstücke aus der Bremzeit. Ein Porträt des Vaters, der Ruhesessel Bertha Brehms, sogar Alfreds Zigarrenschrank, der auf verschlungenen Pfaden wieder ins Pfarrhaus gefunden hat. Und in einem der oberen Zimmer eine alte Öllampe. Das ist jetzt hier die Ölvorratskanne, seine Lampe. Und darum haben die gesessen und haben präpariert. Ne? Er ließ nichts umkommen von dem, was er zu wissenschaftlichen Zwecken in seine Hand bekam. Ihm war der von ihm oder anderen getötete Vogel ein heiliger Gegenstand, mit welchem er, wie er sich später ausdrückte, nicht freveln durfte. Beinahe jeden Abend zieht sich der Vater in sein Zimmer zurück zum Präparieren. Oder, wie er es nennt, um eine Vogelleiche zu erretten. Das heißt, um sie nicht der natürlichen Zerstörung preiszugeben. Seine Wissenschaft war ihm Gottesdienst. Christian Ludwig Brehm wird ja auch bezeichnet als einer der Begründer der wissenschaftlichen Ornithologie in Europa. Schon etwas gruselig mutet so eine Vogelpräparation im Arbeitszimmer an, wenn Vater Christian Ludwig Brehm die Vogelkadaver auseinandernimmt im Schein einer Ölfunzel. Schon zu Alfred Brehms Kinderzeit muss sich das Elternhaus wie ein Museum angefühlt haben. Mehrere tausend ausgestopfter Vögel stapelten sich in dem kleinen Pfarrhaus in Rentendorf. Beschriftet, nummeriert, schematisiert. Und so scheint es eigentlich kein Wunder, dass Alfred in die Fußstapfen seines Vaters treten wird. Obwohl, eigentlich hätte er ja nach dem Wunsch seines Vaters etwas Vernünftiges lernen sollen. Maurer und Architekt. Er wurde, wie wir heute wissen, beides nicht. Alfred Brehm hat einen ganz anderen Weg genommen. Der ist mit 18 in die Welt und ganz viel in der Welt gewesen, ob das jetzt Afrika oder Spanien oder Sibirien war. Meine teuersten, liebsten Eltern. Seit 13 Monaten hatte ich keinen Brief von der Heimat erhalten und wie hatte ich mich danach gesehnt. Damiette, Ägypten. Alfred Brehm hat endlich Post von den Eltern bekommen. Die waren nämlich seinerzeit wenig begeistert, als Alfred mit 18 Jahren verkündete, er unterbreche sein Architekturstudium und gehe mit dem Baron von Müller auf eine längere Forschungsreise nach Afrika. Und der Pfarrer, der Christian Ludwig, der hat natürlich Angst gehabt. Jeder fünfte Europäer kam von solchen Reisen nur zurück. Die anderen sind irgendwo untergegangen, Malaria oder Schlangen oder Eingeborene oder was auch immer. Und da hat er ihm einen Brief geschrieben, Herrn Alfred Brehm in Afrika. Und der Brief ist angekommen. Ich meine, das schaffen Sie heute nicht mehr. Alfred Brehms Afrika-Expedition steckt in einer Sackgasse. Eigentlich hatte ihn der reiche Baron von Müller ja für eine ornithologische Forschungsreise oder für so etwas Ähnliches angeworben. Ich sollte in Ägypten als sein Jägermeister erscheinen. Deshalb ließ er mir eine Jägeruniform machen. Doch dem Baron stand wohl eher der Sinn nach Vergnügen, denn nach Wissenschaft. Er tut alles, was er tut, aus Eitelkeit, aus Sucht, berühmt zu werden, zu gefallen. So sagt er, dass er aus Liebe zur Wissenschaft diese Reise unternehme. Er machte 4 Vögel in einem Zeitraum von so und so vielen Monaten, spielte dagegen sehr fleißig Schach und tat mit ungeheurem Eifer lauter Sachen, die ganz unnütz waren. Doch jetzt hat der Baron seine Sachen gepackt und ist heim nach Europa gefahren. Alfred Brehm ist auf sich allein gestellt. Und nun beginnen seine wirklichen Lehr- und Wanderjahre. 3 Jahre, er hat kaum Geld, schlägt er sich fortan auf eigene Faust durch Nordafrika. Er versucht, sich als selbstständiger Forschungsreisender zu verdingen. Und er tut das, was er am besten kann. Wenn man mir auf 20 Schüsse durchschnittlich 10 Vögel bringt, bin ich ganz zufrieden. Allein ich schieße auch gleich Pieper oder Honigsauger, ja selbst Spechte oder Finken im Fluge und werde gewiss auch so schießen lernen, dass ich es dann, wenn ich heimkomme, wagen darf, selbst mit ihnen auf die Jagd zu gehen. Und ganz wie sein Vater präpariert er seine Jagdausbeute und dann erforscht er sie gründlich. Das Schema. Zahl, Name des Vogels, arabischer Name desselben. Datum, Ort, Geschlecht, Alter, Länge, Breite, Länge der Fußwurzel wie der Mundspalte bis zur Schnabelspitze. Farbe der Iris, des Schnabels, der Füße, des Augenrings oder der Nickhaut, Nahrung, Aufenthalt, Lokton. Alfred Brehm ist sich sicher, keine deutsche Schule, keine europäische Universität hätte ihm das beibringen können, was er während seiner 5 Jahre im Norden Afrikas gelernt hat. Nicht nur, dass er einigermaßen Arabisch beherrscht, er bekommt sogar einen einheimischen Namen. Und ganz nebenbei die orientalische Schule des Lebens. Khalil war mein arabischer Name und bedeutet wörtlich Gottesfreund. Später, als ich etwas schreiben und lesen konnte, setzte man Effendi dazu. Denn unter Effendi versteht man einen gebildeten Mann. Dieser wurde ich aber erst dadurch, dass ich arabisch gebildet wurde. Nach 5 Jahren Afrika kehrt Alfred unversehrt heim ins Pfarrhaus nach Rentendorf. Mittlerweile 23 Jahre alt. Und nun wieder in der Obhut seiner Eltern. Vor allem in der Obhut des Vaters. Dieser hatte schon während seiner Zeit in Afrika der beruflichen Zukunft seines Sohnes ein wenig Anschub geleistet. Durch seine Vermittlung nahm man Alfred in Naturforschergesellschaften auf. Jetzt sorgt er auch noch dafür, dass sein Sohn in die erlesene Reihe der Ornithologen eingeführt wird. Und er beschafft ihm einen Studienplatz in Jena. Doch nicht genug damit. Nach nur 2 Jahren darf der Sohn bereits sein Studium abschließen. Vater Christian Ludwig hatte der Universität gegenüber argumentiert, 5 Jahre Expedition mitsamt Vogelkunde in Afrika wiegen ein Studium in Jena locker auf. Mit einer lateinischen Fassung seiner Reiseskizzen aus Nordafrika wird Alfred Brehm promoviert. Aus Khalil Effendi wird der Doktor Alfred Brehm. Wir wollen euren Namen schon in der Welt berühmt machen. Der Name Brehm soll mit Gottes Hilfe recht berühmt werden. Gezeichnet Christian Ludwig Brehm. Doch nicht nur der Vater bastelt mit ein wenig Gottes Hilfe am Ruhm seines Sohnes. Auch Alfred tut einiges für sich selbst. Er veröffentlicht seine 3-bändigen Reiseskizzen aus Nordostafrika. Dieses Mal auf Deutsch. Karl May soll sich später davon für seine Romane inspiriert haben lassen. Doch zurück zu Alfred. Der verbindet sein Talent zu schreiben mit der Lust am Reisen. Gleich nach Abschluss des Studiums fährt er mit dem Bruder für 2 Jahre nach Spanien, um zu jagen und die mediterrane Vogelwelt auszustopfen. Darüber hält er Vorträge und veröffentlicht wissenschaftliche Artikel. Und dann gibt es ja noch eine zweite Schiene. Und das ist ja diese vielen, vielen Artikel, die Alfred Brehm in der Gartenlaube publiziert hat. Und das war ja das Journal für die bürgerliche Seite. Und das war auch preiswert, das war zugänglich. Und diese einzelnen Darstellungen von ihm, die sind viel gelesen worden. Also die Gartenlaube hat auch eine große Rolle gespielt. Die Gartenlaube macht Alfred Brehm tatsächlich einigermaßen berühmt. Das selbsternannte Familienblatt erscheint einmal wöchentlich. Auflage um die 100.000 Exemplare. Unterhalten und belehren will man. Der Inhalt? Fortsetzungsromane, Glossen zur Zeit, Illustrationen, Reiseberichte. Und die Tierecke von Dr. Alfred Edmund Brehm. Mir ist es unbegreiflich, wie man es übers Herz bringen kann, unsere nützlichen Vögel in der angedeuteten Weise rücksichtslos zu verfolgen. Brehms erster Artikel, wie kann es anders sein, geht um Vögel. Vielmehr um den Vogelschutz. Ich weiß nicht, wie es möglich ist, dass ein fühlender Mensch, anstatt die Vögel an sich zu fesseln, sie von sich treiben kann. Sie, denen er so viele schöne, schöne Stunden verdankt, die ihm in jeder Weise angenehm sein müssen. Hat denn derjenige, welcher gleichgültig 1000 Leben zerstört, welcher ein fröhliches Herz schon im Keime vernichtet, niemals daran gedacht, was der Vogel ist? Doch Brehms großes Herz für Vögel hat strenge Grenzen. Denn einige Vögel, die bekommen es mit seiner ambivalenten Tierliebe zu tun. Die wirklich schädlichen Vögel unseres Vaterlandes, deren Verfolgung und Vernichtung notwendig ist, sind folgende: Geieradler, Seeadler, Milane, Sperber, Habicht, Kraniche. Also heutzutage wäre sicher Alfred Brehm ein Tierfilmer geworden. Brehm wird Tierbeschreiber. Mit Anfang 30 geht er ein neues Projekt an. Er will nicht nur über seine Reisen und die Vogelwelt schreiben, er wagt sich an eine allgemeine Kunde des Tierreichs. Eine volkstümliche Lebensschilderung der wichtigsten Säugetiere und später wohl auch der Vögel, Lurche und Fische. Prodesse et delectare soll sein Werk. Nützen und unterhalten. 8 Bände werden zu seinen Lebzeiten entstehen. Und die werden ein Riesenerfolg bei der gebildeten Leserschaft. In keinem Bücherregal darf das illustrierte Tierleben fehlen. Doch worin liegt der Schlüssel des Erfolgs? Jochen Süß? Einmal, dass er so vergnüglich geschrieben hat, was heute noch vergnüglicher ist als damals. Er hatte aber ein feines Händchen und sicher auch sein Verleger, die besten Tierillustratoren der Zeit, um sich zu versammeln. Und das hat den Erfolg von Brehms Tierleben mit ausgemacht. Brehm begnügt sich nicht damit, nur Tiere zu beschreiben, zu analysieren und zu schematisieren. Brehm geht weiter. Er flicht Geschichten aus seinen Reisen ein, etwa wie er die Löwin Bachida gezähmt hat und mit ihr Freundschaft geschlossen hat. Und das war in seiner Zeit durchaus neu. Er gibt den Tieren einen Charakter, eine Seele. Alfred Brehm hat das Tier in die Herzen der Menschen getragen. Man bemüht sich, dazu tun, dass das Tier als Geist und seelenloses Wesen weder Verstand noch Willen noch Gefühl noch Empfindung für äußere Einflüsse habe. Weder denke noch urteile noch handle, weder liebe noch hasse, weder erkenne noch lerne, weder Erfahrungen sammle noch solche verwerte. Dass es sei ein Spielball in höherer Hand. Dies alles zu dem Zwecke, dem ebenbildlichen, obschon noch immer manches tierische in sich tragenden Menschen, zu seiner wahren Würde, zu seiner Halbgöttlichkeit zu verhelfen. Je mehr man das Tier herabrückt, umso höher steigt der Mensch. Durch ihn ist das Tier eben in der Gesellschaft ganz anders betrachtet worden. Also nicht als eine Kreatur, die man totschlägt, die man essen kann und so weiter, sondern da sind Gefühle im Schwange, Tiere empfinden Schmerz, haben Gefühle, haben auch, sagen wir mal, Intelligenzleistungen. Wir staunen ja immer mehr. Wer einem Pferd etwas Menschliches lehren will, muss es, anfangs wenigstens, rein menschlich. Das heißt, nicht durch Prügel, noch Drohungen, noch Hunger lehren wollen, sondern nur das gute Wort brauchen und es gerade so behandeln, wie ein guter, verständiger Mensch einen guten, verständigen Menschen behandelt. Was auf den Menschen wirkt, wirkt auch aufs Pferd. Bereits der erste Band seines Tierlebens wird in mehrere Sprachen übersetzt. Und nun ist Alfred Brehm wirklich berühmt, sogar weltberühmt. Selbst auf einer Reise durch Russland wird er erkannt. Und auch privat stellt sich der Erfolg ein. Brehm heiratet, gründet eine Familie und wird erstmals in seinem Forscherleben sesshaft. Mit seiner Frau zieht er nach Hamburg. Alfred Brehm jetzt war ja einmal Tierparkdirektor in Hamburg und hat dort einen sehr schönen Tierpark entwickelt, hat sich dann allerdings mit den Hamburger Vorgesetzten überworfen und ist im Zorn gegangen und hat aber dann noch in Berlin unter den Linden dieses berühmte Aquarium entwickelt. So gut Alfred Brehm in die Seelen seiner Tiere blicken konnte, die menschliche Seele blieb ihm oftmals fremd. Auch in Berlin kündigt Brehm nach 6 Jahren seine Stelle. Und jetzt kann er wieder Vorträge halten. Schreiben und auf Reisen gehen. Ich bin seit Tagen als Gast des Kronprinzen hier in Prag und es geht mir natürlich so gut als möglich. Auch meine Vorträge bringen das übliche Geld und wenn ich noch einige Jahre lebe, brauchen meine Kinder nicht zu hungern. Dafür noch zu wirken, ist Zweck meines zukünftigen Lebens. Im Übrigen ist alles eitler Schein auch eine Heiterkeit, wie ich sie manchmal zeige. So, hier wird es jetzt interessant. Für Brehm nochmal wieder. Wir haben jetzt hier die alten Raumstrukturen wieder geschaffen. Hier ist das eigentliche Arbeitszimmer von Alfred Brehm. Das hat er auch besonders ausmalen lassen. Das werden wir alles wieder so entwickeln. Das wird alles wieder so. Ein letztes Mal zurück nach Rentendorf. Jochen Süß führt durch das Brehm-Haus. Das wissen wir aus Autografen. Hier stand sein Schreibtisch und hier hat er auch gesagt, ich sitze jetzt an meinem Schreibtisch und schaue in mein Wäldchen. Das war sein Wäldchen. Alfred Brehm, mittlerweile 55 Jahre alt, hat seinen Wohnsitz nach einer Vortragsreise durch die USA wieder nach Rentendorf verlegt. Hier in seinem Arbeitszimmer schreibt er nun sein Testament. Sein wissenschaftliches Werk vermacht er dem Sohn, seine belletristischen Texte den Töchtern. Einen Monat später stirbt Alfred Brehm in Rentendorf. Heute scheint der Name Brehm fast in Vergessenheit geraten zu sein. Den Vater Christian Ludwig kennen nur noch die Ornithologen. Aber selbst der berühmte Sohn Alfred ist nicht mehr jedem geläufig. Jochen Süß meint, dass das illustrierte Tierleben oft nur noch den über 50-Jährigen ein Begriff ist. Und die Jüngeren? Haben die noch nie in der Schule etwas von Tiervater Brehm gehört? Also wir hoffen es hier natürlich nicht. Wir wollen das bremische Erbe, was ich schon mal sagte, klingt vielleicht ein bisschen großkotzig, aber wir wollen dieses bremische Erbe in die Zukunft entwickeln und Leute wieder dafür interessieren. Und unsere große Hoffnung ist, dass es nicht zu spät ist. Und dafür wollen wir viel tun. Also wenn man diese Hoffnung nicht hätte, würde man nicht weitermachen. Sie machen weiter in Rentendorf. Nachdem das bremische Häuserensemble schon fast verfallen war, versucht man nun, das bremische Erbe für die nächsten Generationen zu erhalten. Nicht nur die Gebäude, sondern auch die Gedankenwelt. Die bremische Gedankenwelt. Vom Vogelpfarrer Christian Ludwig und vom Tiervater Alfred Edmund. Und Rentendorf ist deswegen von großer Wichtigkeit, weil hier sind ja nicht nur ein paar Vögel, und wenn es auch sehr viel waren, präpariert worden, sondern hier sind wirklich große Gedanken entwickelt worden. Also die Ansätze von Naturschutz, das stammt aus Rentendorf. Die Frage, was wir heute mit Biodiversität bezeichnen, solche Geschichten, die sind also, sagen wir, in die Welt gegangen aus diesem winzigen Nest hier. Alfred Brehm, Ornithologe, Zoodirektor, Schriftsteller. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast. Dieses Mal von Martin Trauner, der auch Regie führte. Es sprachen Irina Wanka und Xenia Lacher. In der Technik war Cordula Wanschura.